Der Geist, der mich treibt. Ich war ein wenig erschrocken, als Karin plötzlich in der Tür stand. Es war nicht weil, sondern wie sie da stand, die Haare vom Winde verweht, ein Zucken in den Mundwinkeln und die unruhigen Augen, die mich so abwesend anschauten. Nach einem heißen Früchtetee erzählte sie mir, dass es ihr anfangs keine Mühe war, ja sogar Spaß machte, immer einen drauf zu machen, in immer kürzer werdenden Abständen immer mehr und auch gleichzeitig zu erleben, dass sie heute aber immer größere Probleme hätte mitzuhalten, eine Getriebene sei, dass sie müde und ausgelaugt sei oder dass es so sei, wie es Herbert sagt. Ich fühle mich leer und verbraucht. Alles tut weh. Hab Flugzeuge in meinem Bauch. Ja, sagte ich, du fühlst dich wie ein Marathonläufer auf einem unendlichen Lauf. Immer in der Spitzentruppe, sich gegenseitig anstarrend, kein Weichei zu sein, durchzuhalten, nicht zurückzuschauen, immer das Ziel fest im Blick nach vorne gerichtet, mit immer wachsender Geschwindigkeit. Weil du nicht innehältst, zurückschaust, reflektierst, merkst du nicht, dass der eine oder andere Läufer zurückfällt, wenn er Glück hat, einfach am Straßenrand sitzen bleibt, wenn er Pech hat, fällt und von den nachfolgenden Läufern überrannt wird. Es ist ein böser Geist, der die natürlichen Zeit- und Lebensrhythmus, den, der durch den natürlichen Wechsel der Jahreszeiten und den Wechsel der Tages- und Nachtzeiten bestimmt ist, ersetzt hat, der die Zeit geteilt, berechen und verrechenbar gemacht hat, der, der aus Urlaub Freizeit, aus Arbeit Arbeitszeit, dem Leben Lebenszeit und aus dem Mann fürs Leben den Lebensabschnittsgefährten gemacht hat. Es ist der Geist über die Zeit, der Zeitgeist. Er zehrt an dir, manipuliert dich, saugt dich aus und wirft deine leere Hülle weg. Er weicht deine Grenzen auf und macht sie zugänglich und austauschbar. Die Trennung zwischen Tages- und Wochenzeit, zwischen Arbeits-, Freizeit- und Privatzeit. Er beschleunigt dich, verkürzt deine Gegenwart, lässt dich deine Vergangenheit vergessen, macht dein Leben flüchtig, lässt dich in die Zukunft flüchten, immer auf der Suche nach kurzen Abenteuern mit minimalem Einsatz und maximalem Gewinn. Er macht das Gewesene und das Gegenwärtige wertlos und nur die Zukunft wertvoll. Er macht dich süchtig auf morgen und blind für das Jetzt und er beobachtet dich. Achte darauf, dass du in der Spur bleibst, dem Gleisbett folgst, dem alle folgen, dem Mainstream. Er macht sich zu deinem Führer, verspricht dir das heilige Land und erkauft sich deinen Körper und deine Seele. Aber nichts ist unfehlbar, perfekt, tadellos. Jeder hat eine Schwäche, eine Achillesferse, einen blinden Fleck, auch der Zeitgeist. Und das ist deine Chance, denn er ist fokussiert auf das Schnelle und blind für das Langsame. Du kannst ihm entkommen, indem du langsam langsamer wirst. Es werden dich erst wenige, dann immer mehr Schnelle überholen und der Zeitgeist lässt sie dich vergessen. So entschleunigst du von den noch glücklichen Schnellen über die noch zufriedenen, weil noch mithaltenden Schnellen, zu den unglücklichen, weil zu langsam gewordenen schnellen Läufern. Du erkennst, dass danach wieder glückliche Läufer zu finden sind, diejenigen, die zu den schnellen, der mittleren Geschwindigkeiten gehören. Fühlst du dich bei ihnen wohl, bleibst du. Sonst entschleunigst du weiter und das Schöne ist, du kommst trotzdem weiter. Eben nur nicht so schnell wie früher, aber du hast mehr Zeit für dich, für ein gutes Gespräch mit einer Freundin oder ein schönes Lächeln für einen netten Fremden, der dir vielleicht ein Lächeln zurückschenkt. Ja, sagte Karin, ich muss langsam, schnell, langsamer werden.